Ja, hallo und guten Abend. Ich begrüße Sie im Namen der Jungen Welt ganz herzlich bei uns in der Ladengalerie zur Berliner Buchpremiere Israels Schicksal, wie der Zionismus seinen Untergang betreibt, mit Moshe Zuckermann. Der Band ist soeben im Wiener Promedia Verlag erschienen und Moshe Zuckermann, viele von Ihnen oder euch werden ihn kennen als regelmäßigen Autor der Jungen Welt. Ich will aber dennoch einleitend ein paar kurze Worte zu seiner Person sagen. Er ist in Tel Aviv geboren. Als Sohn von Überlebenden der Shoah entschloss er sich nach 10-jährigem Aufenthalt in Deutschland im Alter von 20 Jahren zur Rückkehr nach Israel. Er lehrt heute Geschichte und Philosophie an der Universität Tel Aviv. In einer Vielzahl publizistischer Beiträge, viele davon sind in der Jungen Welt erschienen, in verschiedenen Genres, häufig ausführliche Beiträge analytischer Art auf den Themaseiten, aber auch Kommentare, Buchbesprechungen und oft ist er auch unser Interviewpartner. In diesen publizistischen Beiträgen beleuchtet er regelmäßig, vorzugsweise von einem ideologiekritischen Standpunkt aus, die israelische Regierungspolitik, insbesondere die systematische Unterdrückung der Palästinenser. Er schont aber auch nicht die Anhänger des zionistischen, die kritiklosen vor allen Dingen, Anhänger des zionistischen Projekts hierzulande und anderswo, die glauben, mit dem Antisemitismusvorwurf jede Kritik an Israel ad absurdum führen zu können oder zu neutralisieren. Das Thema, was ich eben nannte, war auch Gegenstand eines Buches, ebenfalls im Promedia Verlag erschienen 2010 mit dem Titel Antisemit, Ausrufezeichen, ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument. Das theoretische Fundament der Schriften von Moshe Zuckermann bildet zum einen der klassische Marxismus, aber auch die kritische Theorie der Frankfurter Schule und ganz maßgeblich die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Von seinen zahlreichen Buchpublikationen will ich einen Zweibänder hervorheben, der 2010 und 2011, wenn ich richtig übermittle, 2011 und 2012 im Leica Verlag in Hamburg erschienen ist. Er versammelt verschiedene theoretische Aufsätze, die teilweise an entlegenen Orten erschienen sind und trägt den Titel Wieder den Zeitgeist. Da gab es auch vor 2 Jahren eine Buchpremiere hier in der Ladengalerie. Wie überhaupt wir den Moshe Zuckermann glücklicherweise regelmäßig hier als Gast begrüßen können, in der Regel immer begleitet mit einer Buchvorstellung eines soeben erschienenen Titels. Aber Moshe Zuckermann ist nicht nur theoretisch in dem eben beschriebenen Sinne beschlagen und aktiv, er ist auch von Haus aus Musikwissenschaftler, was viele nicht wissen. Und in dieser Eigenschaft ist er, wir sind sehr froh, ihn da als Autor gewonnen zu haben, regelmäßiger Beiträger der in diesem Haus erscheinenden Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus. In der aktuellen Nummer ein sehr lesenswerter Beitrag über den Starkult im Kapitalismus und die Rolle der Kulturindustrie in diesem Zusammenhang. So, zu unserem heutigen Thema, zu dem Buch Israels Schicksal. Wir haben uns das so vorgestellt, dass der Moshe Zuckermann zunächst einmal sehr konzise die zentrale These entwickeln wird. Wir dann ein etwa einstündiges Gespräch haben hier auf dem Podium, bevor wir dann in eine hoffentlich lebhafte und facettenreiche Diskussion hier mit den Zuhörern eintreten können. Moshe, bitte, du hast das Wort. Herzlich willkommen erstmal. Ja, danke schön erstmal für die Einladung und auch für den schönen Nekrolog, den du eben geführt hast. Hast du Nekrolog gesagt? Man redet im Hebräischen und im Judentum gibt es, man sagt die Komplimente, die man über einen Menschen sagt, nicht in seiner Anwesenheit. ich möchte heute Abend mit Stefan, und ich freue mich, dass Stefan sich bereit erklärt hat, mein Gesprächspartner dafür zu sein, dieses Buch vorstellen, aber ich möchte noch voranschicken, dass es um etwas geht, das den Versuch unternehmen wird, eine Antwort auf ein Problem zu geben, das ich schon seit 10 Jahren, 15 Jahren mehr oder weniger in Deutschland vorstelle, das, was ich das israelische Paradoxon nenne. Und zwar im Hinblick darauf, dass zu klären wäre, wie es dazu kommt, dass Israel eine Politik betreibt, die eigentlich den zionistischen Ansprüchen dieser Politik zuwidergeht, mithin Israel im Grunde genommen eine Politik betreibt, die den Zionismus strukturell in den Abgrund führt. Ich werde, um darzustellen, was ich seit 10 Jahren sage, kurz noch mal versuchen, hier darzustellen, versuchen, das ganz kurz zu machen. Vieles haben Sie schon entweder gelesen, gehört oder wissen das auch intuitiv von sich aus. Aber es ist notwendig, damit wir überhaupt in dieses Gespräch einsteigen können, nochmal das, was ich schon seit 10 Jahren sage, nochmal zusammenzufassen. Dafür werde ich dann in diesem Vorspann eine kurze Antwort geben und dann werden wir strukturell die ganze Sache hier anfangen zu entwickeln. Und im Epilog nachher werde ich die Antwort, die ich zu Anfang gegeben habe, nochmal tiefer zu begründen versuchen. Das hört sich alles sehr enigmatisch an, ist weniger enigmatisch. Und damit es endgültig nicht enigmatisch ist, will ich jetzt also sozusagen das darstellen, was ich seit 10 Jahren schon sage. Israel steht, wie wir wissen, jedenfalls diejenigen, die sich mit dem Nahostkonflikt befassen, und ich versuche das heute wirklich aus zionistischer Perspektive aufzudröseln, vor einer historischen Weggabelung. Wenn wir den Nahostkonflikt als den israelisch-palästinensischen Konflikt begreifen, und ich meine auch, dass das trotz neuer Facetten dessen, was sich im Nahen Osten in den letzten Jahren geöffnet hat, dass das noch immer das Kernproblem des Konflikts ist, des israelisch-palästinensischen Konflikt, hat sich in eine historische Weggabelung hineinmanövriert, wo es für Israel nur 2 Möglichkeiten gibt, mit diesem Konflikt umzugehen. Die eine Möglichkeit wäre das, was wir gemeinhin die Zwei-Staaten-Lösung nennen. Das heißt also, dass der israelische Staat, die sogenannte palästinensische Entität, jetzt staatsoffiziell anerkennt als einen souveränen Staat. Und so also ein souveräner Staat Palästina neben dem souveränen Staat Israel existieren, wenn es nur möglich ist, in friedlicher Absicht, damit es dann zu einer guten Nachbarschaft, vielleicht auch zu einer kreativen und produktiven Nachbarschaft kommt. Diese Lösung, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, können wir heute nicht mehr für selbstverständlich erachten, denn für meine Begriffe ist der Versuch eines jeden israelischen Politikers, einer jeden israelischen Partei, eine solche Lösung zu verwirklichen, mit dem Risiko verbunden, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Situationen in Israel kommen könnten, wenn nicht gar zu einem manifesten Bürgerkrieg. Was ich damit meine, ist, dass wenn man die Anerkennung eines palästinensischen Staates ernst meint, kann das nicht unter der Erfüllung der 4 Bedingungen, die am Ende des Oslo-Prozesses sozusagen die Oberfläche geschwemmt worden sind, Abzug aus den besetzten Gebieten, Abbau der Siedlungen, Lösung der Jerusalem-Frage im Sinne der Hauptstadt 2 Länder, das heißt des palästinensischen und des israelischen Staates und eine zumindest symbolisch-politische Anerkennung des Flüchtlingsprogramms, das politisch verhandelt mehr oder weniger bedeuten würde, dass 120.000 Palästinenser in das Kernland Israel zurückkehren. Unter diesen Bedingungen ist der Frieden nicht zu haben. Mit diesen Bedingungen, also mit der Implementierung, mit der Verwirklichung dieser Bedingungen, hat man es heute in der politischen Konstellation Israels mit einem Lieberman, mit einem Naftali Bennett, aber auch mit einem Benjamin Netanyahu im Grunde genommen mit etwas zu tun, dass sie teilweise sagen würde, wie Netanyahu oder Bennett, nur über meine Leiche, würden wir das zulassen. Oder wenn sie es zulassen würden, also wenn die Staatsräson Israels siegen sollte und man diese Möglichkeit ernsthaft anpacken würde, käme es dazu, dass es zu einem jüdischen Terror vor allem seitens der Siedler kommt. Und man braucht nicht mehr als 5.000 oder 10.000 wohlbewaffnete Siedler, und die sind alle bis an den Hals bewaffnet und sehr gut militärisch ausgebildet und erschlagen, die dann sagen, wenn das so ist, setzen wir jetzt dagegen sozusagen die Gegengewalt, damit es in Israel, die ohnehin nicht sehr homogen konsolidierte israelische Gesellschaft, das heißt also die sehr groben Nähten aufplatzen würden und es würde dann zu Rissen kommen, die für meine Begriffe bürgerkriegsähnliche Situationen schaffen könnten. Früher sagte man, es ist aber auch gar nicht notwendig, dass wir die Zwei-Staaten-Lösung eingehen, denn die Zeit arbeitet zu unseren Gunsten. Also die Zionisten haben immer gesagt, die Israelis haben immer gesagt, die Zeit arbeitet zu unseren Gunsten. Alle in Israel wissen mittlerweile, dass die Zeit nicht zu unseren Gunsten arbeitet. Alle wissen mittlerweile, dass das, was sich inzwischen objektiv entwickelt, objektiv heißt also ohne den subjektiven Willen der Israelis, über den Köpfen der Israelis hinaus, entwickelt sich, wenn man nicht die Zwei-Staaten-Lösung eingeht, eine binationale Struktur. Ich hoffe, dass es klar ist, was ich damit meine. Das heißt also, wenn man nicht die Zwei-Staaten-Lösung, die Teilung des Landes begeht, heißt es, dass alle in diesem Land vom Meer bis zum Jordan lebenden Menschen tendenziell Bürger sind oder Bürger auch vielleicht zweite Klasse, aber sie gehören zu einer israelischen Oberhoheit, die binational ist, eben zionistisch, israelisch und palästinensisch. Diese Möglichkeit der binationalen Struktur kann jetzt politisch in zweierlei Hinsicht gewertet bzw. ausgelegt werden. Die eine würde sagen, dass die Juden, die Israelis, die Zionisten sagen, wir behalten die Hegemonie und dass wir im Grunde genommen unter diesen gegebenen Bedingungen dann nichts anderes bedeuten, dass Israel sich selbst als ein Apartheid, offiziellen Apartheid-Staat erklärt. Denn es ist heute schon abzusehen, dass Juden innerhalb von 15 bis 20 Jahren, wenn man so die sogenannten Fertilitätsraten irgendwie ernst nimmt, was von Demografen schon errechnet worden ist, wie die Fertilitätsraten unter den Palästinensern und wie sie unter den orthodoxen Juden sind. Orthodoxe Juden sind für gewöhnlich nicht die Zionisten. Juden würden früher oder später zur Minorität im eigenen Land werden. Und wenn diese Minorität die Majorität beherrscht, dann haben wir offiziell proklamiert den Apartheid-Staat. Es sei denn, Israel erkennt an, dass es eine binationale Struktur ist, die in einen binationalen Staat übergeführt werden muss, was man auch machen könnte. Also für meine Begriffe ist das eine endzeitliche Vorstellung, aber das könnte man prinzipiell anvisieren. In diesem Fall würde es bedeuten, dass der zionistische Staat, wie er sich historisch herangebildet hat, an sein Ende gelangt ist. Ein binationaler Staat bedeutet das Ende des zionistischen Staates. Meine persönliche Warnung übrigens, ich bin kein Zionist, ich bin kein Antizionist, aber ich bin auch kein Zionist und von daher würde ich sagen, das wäre für mich durchaus eine gangbare Lösung. Das ist aber nicht die gangbare Lösung für die allermeisten Israelis, für 99% der Israelis, die den zionistischen Staat haben wollen, aber nichts dafür unternehmen, damit dieser zionistische Staat bestehen bleibt. Was nur zu haben ist, wenn man die Zwei-Staaten-Lösung eingeht. Meine Frage, also das habe ich schon seit 10 Jahren auch hier mehrfach dargelegt, ein alter Hut, übrigens von allen mittlerweile schon debattiert, also von allen Publizistik, da muss man nicht ein Gideon Levy sein und so weiter, sondern die Leuten aus dem politischen Establishment reden die ganze Zeit, so Zipi Livni und so weiter, dass wir müssen jetzt an ein Ende kommen, denn ansonsten geht das zionistische Projekt zu Ende. Reden Sie, wie man so schön im Jüdischen sagt, haben sie gesorgt, das heißt, also sagen wird man von dürfen, ohne daraus in irgendeiner Weise eine politisch-praktische Konsequenz zu ziehen. Netanyahu hat ja in Bar-Ilan im Jahre 2008 oder 2009 ja die Zwei-Staaten-Lösung proklamiert. und hat dann fünf Jahre lang nichts anderes gemacht, als eben diese Proklamation zu unterminieren. Also alles daran gesetzt, damit sie nicht verwirklicht wird. Und meine Frage jetzt, ohne polemisch sein zu wollen, sondern wirklich aus einem genuinen Interesse, wissen Sie was, aus einem genuinen Sorge um mein eigenes Land, meine Frage ist, warum ist dem so? Warum meidet man den Frieden? Und jedes Mal, wenn sich die Friedensmöglichkeit in, als eine erste Blüte überhaupt zum Vorschein kommt, dass man diese Blüte sofort irgendwie überfährt bzw. eliminiert. Warum ist dem so? Und meine Antwort, und damit wäre ich jetzt gleich am Ende meines Prologs, denn die Antwort auf die Antwort werde ich Ihnen dann zum Schluss verraten wollen. Meine Antwort ist, und dafür muss ich zwei Sprüche aus dem zionistischen Leben Ihnen präsentieren. Sie wissen ja, dass der berühmte Spruch von Herzl, Theodor Herzl, dem geistigen und politischen Vater des politischen Zionismus, gewesen ist, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Nehmt ihr zu, entsorge da. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Was ist kein Märchen? Wenn ihr den Staat haben wollt, wird man ihn auch schaffen können. Dann wird es auch kein Märchen bleiben. In den letzten Jahren sieht man im gewitzten Tel Aviv auf den Häuserwänden ein Graffito. Da sieht man das Konterfei von Herzl und darunter steht ein Spruch, ich übersetze aus dem Hebräischen: Wollt ihr nicht? Dann eben nicht. In beiden Sprüchen kommt der Wille sozusagen als Kategorie vor. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Und der zweite, wollt ihr nicht, dann eben nicht. Es ist eine Willensfrage. Meine These, der Zionismus wollte nie den Frieden. Warum er den Frieden nie wollte, werden wir, nachdem wir jetzt eine ganze Menge strukturelle und historische und politische Momente erörtern werden, werde ich versuchen, Ihnen zu sagen, warum für meine Begriffe man den Frieden nie gewollt hat, mehr noch, es sich nicht leisten konnte, ihn zu wollen. Und nachdem wir das jetzt erörtert haben werden, werden wir zum Schluss noch versuchen, warum ist denn gekommen. Also spannend wird es schon. Ja, vielen Dank, Mosche. Also neben strukturellen Fragen wollen wir uns dem Themenkomplex von der historischen Seite nähern. Theodor Herzl hast du eben schon erwähnt. Zionismus, so die Brockhaus-Definition, steht also für eine politische Bewegung, die auf die Errichtung, Rechtfertigung und Bewahrung eines jüdischen Nationalstaats in Palästina abzielt. Und eben spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also mit Theodor Herzl und seinen Anhängern, ließen sich seine Anhänger von einem zentralen Ideologem leiten, das zugleich so etwas wie eine Kampfparole geworden ist, die da lautete, du zitierst sie auch an verschiedenen Stellen im Buch, ein Volk ohne Land für ein Land ohne Volk. Das Land aber, wir wissen es nur zu gut, war natürlich nicht unbewohnt, aber seine Bewohner waren in der Siedlerideologie schlechterdings nicht vorgesehen. Kann man davon sprechen, dass unter diesen Vorzeichen, also das zionistische Projekt, also die Konflikte, die wir heute erleben, dass sie eben sozusagen von Anfang an immanent waren? Oder gab es in dieser Bewegung vielleicht auch andere Stimmen? War die heterogener, als wir es heute annehmen? Also um nochmal klarzulegen, was Stefan gerade dargestellt hat, wenn ich das auf einen Punkt bringen soll, dann würde ich sagen, ja. Es gab einen expansionistischen Faktor im Zionismus von Anbeginn. Der Grund, warum es diesen Expansionismus geben musste, war, weil man sozusagen das Land, welches das Territorium für den in Zukunft zu gründenden Staat abgeben sollte, dieses Land war ja nicht in jüdischen Händen, war ja nicht in jüdischem Besitz. Es war zunächst noch in türkischem Besitz und späterhin unter dem britischen Mandat. Israel ist überhaupt, glaube ich, das erste Land in der Weltgeschichte, das konzipiert wurde, der erste Staat, der konzipiert wurde, bevor diejenigen, die den Staat gegründet haben, überhaupt im Besitz des Territoriums waren. auf dem dieser Staat gegründet worden werden sollte, bevor es die Bevölkerung gab zur Besiedlung dieses Territoriums und bevor es, dritte Voraussetzung jedes Nationalstaates, es überhaupt noch eine Nationalsprache gegeben hat. Sie wissen ja, es gab ja im Zionismus den Sprachstaat zwischen Hebräisch und Jiddisch. Allein die Tatsache, dass Jiddisch, also die Sprache des osteuropäischen Judens, zur Disposition stand, bezeugt auch, wie wenig im Grunde genommen das orientalische Judentum im Blickfeld des Zionismus, des aus dem westlichen Europa kommenden, östlichen Europa kommenden Zionismus überhaupt stand. Aber was hier wichtig ist, weil dieses Land erst erobert werden musste, entweder durch Landkauf, durch Landraub oder eben durch Kriege, durch Bekämpfung und so weiter, durch Usurpation auch, durch Vertreibung, gab es diesen Aspekt sozusagen strukturell von Anbeginn. Es gab den expansionistischen Aspekt des Zionismus von Anbeginn. Damit koppeln würde ich ein weiteres. Ich weiß nicht, ob du noch darauf zu sprechen kommen wolltest, aber wenn nicht, dann darf uns das jetzt nicht entschwinden. Der Zionismus hatte einen negativen Aspekt in seinem Selbstverständnis von Anbeginn. Wolltest du darauf zu sprechen kommen? Ja. Dann kommen wir darauf zu sprechen. Naja, also du beschreibst ja sehr eindrucksvoll sozusagen einen Doppelzug des Zionismus. Also zum einen diesen fremdbestimmten Antrieb, also der vom modernen Antisemitismus herrührte, also auf die Abwehr einer real existierenden Gefahr, also der Schaffung eines Zufluchtsortes, einer sicheren Heimstatt sozusagen. Und auf der anderen Seite einen gleichsam aktivistischen Zug, also die Schaffung des neuen Juden, die Besiedlung des neuen Landes, die Fruchtbarmachung und so weiter und die Sicherung. Also es ist sozusagen dieses Spannungsfeld, was die heutigen Konflikte auch noch bestimmt. Ja, aber das müssen wir jetzt auch ideologisch verstehen. Der Zionismus war eine reaktive Bewegung. Der Zionismus reagierte auf den europäischen Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Es kommt nicht von ungefähr, dass Herzl sein wichtigstes Buch, Der Judenstaat, schrieb infolge der Erfahrungen mit der Dreyfus-Affäre in Frankreich. Das heißt, der Zionismus war eine Reaktion auf den Antisemitismus, weil es ja drei Möglichkeiten für das sogenannte jüdische Problem, wie welches Nichtjuden den Juden sozusagen hingeschmissen haben. Es gab ja drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit gab es im 19. Jahrhundert, die jüdische Assimilation in der neuen bürgerlichen Gesellschaft. Gerade hier in Deutschland war das eine sehr populäre Vorstellung. Die zweite Möglichkeit war Befreiung des Juden über die Befreiung des Menschen, also den Sozialismus und den Kommunismus. Nicht von ungefähr waren eine ganze Menge Juden, wortführend, um nicht zu sagen, den einen bärtigen Großen, in der Schaffung einer Befreiung des Menschen, die auch eine Befreiung des Juden bedeutet hätte. Und eine dritte Möglichkeit war eben die nationale Lösung, das heißt der Zionismus, unter anderem, weil auch Sozialisten wie Moses Hess der Meinung waren, Befreiung hin, Befreiung her des Menschen. Für die Juden gibt es jetzt ein akutes Problem. Es bildet sich der moderne Antisemitismus raus. Und deshalb war der Zionismus als eine Option, mit dem jüdischen Problem umzugehen, von vornherein negativ bestimmt. Was war das Negative dabei? Das Negative war dabei, dass man im Grunde genommen nicht selbstbestimmt sagte, wir wollen jetzt eine Erneuerung der jüdischen Nation, sondern die Idee der Erneuerung der jüdischen Nation eine Reaktion war auf die Verfolgung des Juden im antisemitischen Europa, im zunehmend antisemitischen Europa. Übrigens nicht so sehr in Deutschland, mehr in Frankreich und vor allem dann sehr gut ausgebildet am Ende des 19. Jahrhunderts, wo Herzl gewirkt hat, in Wien, also in Österreich. Das muss er sich vor Augen halten, denn daraus leitet er sich jetzt, und ich dachte, dass du darauf vorhin anspielen wolltest, das eigentliche Negative im Zionismus, nicht nur der Reaktion auf den Antisemitismus, sondern auch das daraus abgeleitete Postulat, Negation der Diaspora. Das heißt, die Negation alles in Exil lebenden Judentums. Exiljudentum heißt, seit der Vertreibung nach dem Zweiten Tempel oder seit der Auswanderung aus dem Urvolk oder Urland Palästina nach der der Untergang des Zweiten Tempels würde mehr oder weniger bedeuten, die gesamte diasporische Dasein der Juden, die in alle Herrenländer verstreut waren, wie wir wissen. In Europa hieß das Negation dieses Daseins, weil der Jude dann verfolgt ist, weil der Jude da nicht produktiv ist, weil der Jude da keine aufrechte Haltung entwickeln kann und so weiter und so fort. Die Negation der Diaspora ist ein zentrales Ideologem gewesen, und wenn du das ergänzt mit dem zweiten Postulat, die Schaffung des neuen Juden, nämlich denjenigen, der Land bearbeitet und so weiter, man wusste so gar nicht so sehr, was diese neue Jude sein sollte. Es war im Grunde genommen das negative Abziehbild des diasporischen Juden. Das war ja der neue Jude. Es ist ja auch absurd, dass man meinte, der neue Jude ist der Bauer. Zu einem Zeitpunkt, wo sich die Landwirtschaft in Europa industrialisiert und man sozusagen vom Agrikulturellen abkommt, um in das industrielle Zeitalter abzugehen, war das große Ideal der nationalen Erneuerung, Bauer zu werden. Bauer, der mit dem einen Arm, den Flug vor sich treibt und auf der anderen Seite die Knarre hat, ja, dass das also wehrhaft wird und so weiter. Das ist das Urbild, das männliche Urbild sozusagen des Zionismus. Es war im Grunde genommen nur das negative Abziehbild des diasporischen Juden, der sehr verpönt war. Wenn ich das gleich mal weiterführen darf. Dieses Moment des diasporischen hat sich dann durchgehalten, als das Schmählichste, was ein jüdischer Zionist einem anderen sagen konnte. Wenn man sagte, du bist diasporisch, du bist Galuti, Galut heißt Exil, heißt die Diaspora, du bist Galuti, du bist diasporisch, war die größte Beleidigung, die man im Zionismus einem Juden sagen konnte. Und das hat sich dann fortgesetzt. Denn was war dieses Exiljudentum in Osteuropa zumal? Es war das halachische, das orthodoxe Judentum. Und das Ressentiment, das heute pseudosäkulare, ich sage pseudo, weil sie nicht so sehr säkular sind, aber pseudosäkulare Zionisten gegenüber den orthodoxen Juden bis zum heutigen Tag empfinden, hängt damit zusammen, dass diese erstens den Zionismus nicht akzeptiert haben. Sie wissen ja, das orthodoxe Judentum sieht den Zionismus als einen Frevel gegen Gottes Willen aus einem ganz einfachen Grund, weil das orthodoxe Juden noch immer den Messias erwartet. Der Messias ist im Judentum noch nicht erschienen, und wenn man jetzt zu schnell den Staat gebildet hat, hat man nicht Gottes Willen befolgt, nämlich dass der Staat erst dann entsteht, wenn der Messias gekommen ist. Was so viel heißt, dass er hätte nie entstehen sollen im Grunde genommen. Das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, war aber, dass die Leute ein theologisches Moment vertraten, das mit dem Zionismus nicht vereinbar war. Es bildete sich daraus ein Ressentiment, das sich bis zum heutigen Tag noch aufrechterhält. Beispielsweise, wenn orthodoxe Juden sagen, wir erkennen diesen Staat nicht an, also wollen wir auch nicht im Militär dienen. Also die größten Pazifisten im Judentum sozusagen sind die orthodoxe Juden. Aber das ist ja natürlich für das militaristische Israel ein Dorn im Auge. Und wenn am Gefallenen Gedenktag, aber auch am Holocaust Gedenktag, wenn die Sirene für 2 Minuten erklingt und alle stehen stramm und die orthodoxen Juden stehen aber da nicht stramm und man ihnen dann mit einem Vorwurf kommt, warum steht ihr nicht stramm? Es geht doch um unsere Gefallenen, es geht doch um unsere Opfer im Holocaust. Und die sagen, weil dieses Strammstehen bei der Sirene kein jüdischer Akt ist. Juden sagen Psalmen. Die sagen Psalmen, wenn sie gedenken wollen, und sie machen das nicht so, wie man in protestantischen Kirchen sitzt, ganz aufrecht und irgendwie schöne Choräle singt, sondern sie machen das, wie Juden das machen, sie schockeln. Das heißt, sie stehen nicht stramm. Ihr seid die Goyen, ihr seid die Nichtjuden, ihr seid im Grunde genommen gegen das Judentum mit euren Sirenen und so weiter und so fort. Also es ist nicht miteinander vereinbar. Wo wird es zum Problem? Es wird an der Stelle zum Problem, wo diejenigen, die am Holocaust-Gedenktag auf die Vitrinen ihrer Eltern gucken und dort die vergilbten Bilder von denen, die in der Shoah umgekommen sind, sich anschauen und sagen, die sehen ja den orthodoxen Juden verdammt ähnlich. So sahen die aus, von dort sind wir hergekommen. Der Zionismus war, psychoanalytisch gesprochen, ein Stück Vatermord. Die Negation der Diaspora bedeutet nur, dass das Vaterhaus liquidieren wollte, jetzt nicht physisch liquidieren wollte, das haben dann die Nazis bestellt, sondern aber als Lebenswelt liquidieren wollte und im Grunde genommen ein Stück Schuld auf sich geladen hat. Die zweite Schuld, auf die man sich geladen hat, und das weiß jeder Israeli, das wissen auch die Politiker, war, dass der dann errichtete jüdische Staat auf den Rücken der Palästinenser errichtet worden ist. Das ist auch eine Schuld, die jeder Israeli im Vorbewusstsein hat. Er kann es versuchen, dann wegzurationalisieren, er kann es versuchen, zu ideologisieren, er kann es versuchen, zu verdrängen. Sehr oft verdrängt er übrigens sehr erfolgreich, aber es ist so, wie in der Psychoanalyse immer schon gewesen ist, dass Verdrängte insistiert auf seine Wiederkehr. Und immer wenn es wiederkehrt, kehrt es etwa wieder wie das Bild, die vier vergilbten Bilder der eigentlichen Urahnen im diasporischen Judentum oder eben in der Tatsache, dass die Palästinenser sich nicht unterkriegen lassen. Wir werden noch vom Gaza-Krieg reden, aber ein Gaza-Krieg ist ja nur die Manifestation einer Grundmatrix, die sozusagen im Zionismus immer schon bestanden hatte. Also dieses Moment des Negativen hat auch mit einem dritten Moment was zu tun. Vielleicht wolltest du noch was dazu sagen, zu der Shoah. Kann ich machen. Also ich habe eine These aufgegriffen, die an einer sehr frühen Stelle im Buch bei dir auftritt, sehr provokante. Ich zitiere mal, es knüpft auch an das, was du eben ausgeführt hast. Zitat, mehr als dass der Zionismus bestrebt gewesen wäre, den Antisemitismus in der Welt auszumerzen, war er gerade an seinem Fortbestand interessiert, als handfeste Evidenz für die Berechtigung des von ihm begangenen Wegs. Das ist natürlich eine sehr provokante These, gerade im Umgang mit den Opfern, mit den Überlebenden der Shoah. Gibst du Beispiele, also wie sie auch insbesondere im jungen israelischen Staat sehr ablehnend teilweise empfangen worden sind? Das hängt mit dem zusammen, was ich versucht hatte, gerade zu beschreiben. Das heißt also, das Problem besteht darin, dass der Zionismus bzw. der Staat Israel die Shoah als Argument für seinen Weg gebraucht hat. Und ich bin auch übrigens der Meinung, objektiv, dass nach 1945 war die Gründung eines Staates für den Juden eine historische Notwendigkeit. Wohin sollten denn Juden gehen? Was sollten sie machen? Es war eine Notwendigkeit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, als Argument hat das der Zionismus immer zu instrumentalisieren versucht. Bis dann diejenigen, die in der Shoah gewesen sind, gekommen sind und im Grunde genommen was verkörperten? Den diasporischen Juden. Sie verkörperten ja im Grunde genommen den Wehrlosen, den Ohnmächtigen, den nicht sich selber zu Wehr setzenden Juden, die man ja versuchte im Zionismus zu überwinden. Und das war eine tragische Begegnung, wenn ich das mal so sagen darf. Tragisch und ohne jetzt also sehr polemisch zu werden. Diese Frage, wie konntet ihr euch wie Vieh auf die Schlachtbank führen lassen, war die arroganteste Frage, die die Mitglieder eines Volkes einem anderen Mitglied eines Volkes stellen konnten. Was verstanden denn diese Leute, die in Palästina geboren waren, von dem, was in Auschwitz, Majdanek und Treblinka sich abgespielt hatte? Und die Tatsache, dass sie sagen konnten, wie konntet ihr euch so wehrlos hingeben, bezeugte, wie sehr im Grunde genommen die Ideologie des standfesten, aufrechten Juden schon so sich ideologisch eingefräst hatte, dass man nicht fähig war, den Juden, der auch anders ausgesehen hat, der war auch ausgemergelt. Die Tatsache, dass es auch ein Gerücht kursierte, dass man aus jüdischem Fett Seifen hergestellt hatte, führte dazu, dass eines der Schimpfworte im Hebräischen Seife wurde. Also nirgends wurde die Shoah so instrumentalisiert und teilweise auch pejorativ eingesetzt. Was damit zusammenhängt, dass die Negation der Diaspora auf der einen Seite im Holocaust, in der Shoah, dieses Postulat seine vollste Berechtigung erhielt, auf der anderen Seite aber auch eine Ideologie herstellte, die diejenigen, die in der Shoah gewesen sind, in Israel, das ist kein Ruhmesblatt der zionistisch-israelischen Geschichte, wie die aufgenommen worden sind. Teilweise wollten sie auch gar nicht darüber reden. Aber was soll man machen? wenn man nachts schreit, wo diese Schreie aber nicht artikulieren kann in den 50er Jahren in der israelischen Öffentlichkeit. Jiddisch war die Sprache des osteuropäischen Judentums, also derjenigen, die am meisten umgekommen waren, mehr als alle anderen Shoah-Verfolgten. Jiddisch war die verfolgteste Sprache, die es je im Judentum gegeben hat. Man hat das Jiddisch, weil es ja die diasporische Sprache war, die dem Hebräischen gegenüberstand, verfolgt in Israel, nachgerade verfolgt. Ich bin in einem Zuhause aufgewachsen, wo mit mir Jiddisch gesprochen wurde. Und Jiddisch sozusagen meine Muttersprache ist, also Hebräisch natürlich auch. Aber Jiddisch meine Muttersprache ist, aber meine Eltern oder mein Vater hätte nie sich einfallen lassen, mit mir auf der Straße Jiddisch zu sprechen. Obwohl wir zu Hause nur Jiddisch miteinander gesprochen haben. Jiddisch und Hebräisch ist nicht dasselbe, falls Sie das noch nicht begriffen haben. Das heißt also, dieses negative Moment hatte eine ganze Menge mit einem Grundproblem, mit einer Grundstruktur des Zionismus zu tun, nämlich, dass man keine positive Identität in Anspruch nehmen konnte für die Selbstsetzung, sondern immer reaktiv, immer ex negativo, immer aus dem Verneinenden heraus sich selbst setzte. Was ist der neue Jude? Er ist nicht mehr der diasporische Jude. Warum Israel? Weil es die Shoah gegeben hat. Und warum braucht Israel nicht auf Israel-Kritik aus Europa zu horchen? Sowieso alle Europäer nur antisemitisch sind. Das heißt, also dieses negative Moment als bestimmend für die Art und Weise, wie man Politik betreibt, wie man ideologisch sich selber setzt und so weiter, war ein Grundphänomen, also das zweite Grundphänomen des Zionismus. Aber es ist ja bis in die Gegenwart. Also Ende September ist der Netanyahu aufgetreten vor der UN-Vollversammlung und hat gesagt, also die Hamas ist sozusagen wie der Islamische Staat und beide Gruppen sind wie die Nazis. Und deswegen wird die Besatzung der palästinensischen Gebiete fortgesetzt. Alles stimmt, was du gesagt hast, aber warum hast du ein Aber davor gesetzt? Das ist ja genau das, was ich da versucht habe zu sagen. Es ist letztlich bis in die gegenwärtige Alltagskultur, Alltagsrhetorik, in die politische Rhetorik, in mein Buch Antisemit, ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument, habe ich ja auch die Reden von Netanyahu, die Reden von Peres und die Reden von anderen in der UN-Vollversammlung analysiert, um zu zeigen, wie im Grunde genommen dieses Ex-Negativo, also dieses aus dem Negativen sich bestimmende, die sich bestimmende Selbstsetzung, wie sie im Grunde genommen schon ihre Ursprünge im Anfang hat und bis zum heutigen Tag in der Rhetorik sich fortsetzt. Übrigens nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in der permanent vollzogenen Selbsteinmauerung von Israel. Israel wollte sich ja nie in diese Region des Nahen Ostens integrieren. Israel verstand sich von Anbeginn als ein aus Europa kommenden, zwar nicht in Europa gegründeten, aber aus Europa kommenden Staat. Es verstand sich als ein westliches Produkt und von daher hat es keinerlei Interesse, dass die Elemente des Orients allzu großen Einfluss auf seine Politik, auf seine Kultur, auf seine Ökonomie, auf seine Wissenschaft und so weiter einnehmen. Auch nicht, als die Juden aus den orientalischen Ländern kamen, nach Israel kamen, die dann auch behandelt wurden als zweitrangige. Das hatte natürlich mit der Chronik der Einwanderung nach Palästina zu tun, weil die ersten 5 Einwanderungen ausschließlich europäische Einwanderungen waren. Aber als man 1948 den Staat gründete und sich sozusagen 6-millionenfach herausstellte, dass diejenigen, für die der Staat gegründet worden war, nicht mehr da waren, fing der große Bevölkerungsimport aus dem Irak, aus dem Jemen, aus dem Marokko, immer auch unter der Proklamation, weil die Juden dort verfolgt würden, ohne sich zu fragen, ob die Juden dort verfolgt wurden qua Juden oder weil sie sozusagen verbandeln sich mit dem Zionismus. Denn vergleicht man die Geschichte der Juden in der islamischen Welt mit der Geschichte der Juden im Abendland, haben es die Juden in der islamischen Welt 1000-fach besser gehabt als im Abendland. Von den Kreuzrittern beginnend über die Inquisition bis hin zu Shoah. Die Shoah ist nicht im Irak oder im Jemen oder in Marokko. in die Welt gesetzt worden. Das hat schon das aufgeklärte Abendland, das göttliche Abendland veranstaltet. Das heißt also, wenn man auch heute sagt, ja, weil sie verfolgt worden sind, nimmt man nicht in Kauf, warum gab es mit einmal Unstimmigkeiten zwischen Juden und ihrer arabischen Residenzgesellschaft. Das hatte was mit dem Zionismus und dem Entstehung des Nahostkonflikts zu tun. Das hatte nicht mit irgendwie mit einem a priori Ressentiment des Islam gegenüber den Juden. Der Islam war viel toleranter den Juden gegenüber, als das Christentum es je gewesen ist, je sein konnte. Was brummt hier? Schon weg. Man bohrt an, um die Mikrofone bitte einbauen zu können. Ja, Stichwort nochmal westliches Produkt, der israelische Staat. Also es gibt in diesem Buch ein sehr eindrucksvolles Kapitel, fand ich, also mit der Überschrift Villa im Dschungel, also eine Metapher sozusagen für die Verfasstheit des israelischen Staates. Das ist ein Zitat von Ehud Barak, und gerade in den westlichen Mainstream-Medien wird ja Israel sozusagen als Vorhut der Demokratie oder als einziger, als Insel, sozusagen demokratische Insel in so einem Meer des Chaos und der Rückständigkeit dargestellt. Du stellst das hier anhand bestimmter Merkmale dar. Auffallend ist, dass der Staat bis heute keine bindende Verfassung hat, aber vor dem Hintergrund des Umgangs mit den Palästinensern, das ist schon fast eine rhetorische Frage, wie sich das einsortieren lässt, überhaupt in... Also wollen wir erstmal von Ehud Barak reden. Ehud Barak hat mehrere Facetten. Ehud Barak hat mal vor 10, 15 Jahren gesagt, dass wenn er, als er 16 Jahre alt gewesen ist, Palästinenser gewesen wäre, hätte er sich der PLO angeschlossen. Also er selber wäre Freischärler geworden gegen die Besatzung. Das muss man ihm anrechnen. Er war aber es nicht. Er war dann derjenige, der die Palästinenser auch bekämpft hat. Ehud Barak war aber auch derjenige, der dann sozusagen im Oslo-Prozess, den Oslo-Prozess sozusagen ad acta geführt hat. Und als der dann in den Camp David-Gesprächen und später in den Taba-Gesprächen untergegangen war, der Oslo-Prozess, war er derjenige, der dieses Ideologem in die Welt setzte. Es gibt keinen Partner auf der anderen Seite. Als Negativo bedeutet, Israel wollte schon immer nur den Frieden. Israel schreibt ja dauernd Friedenslieder. Israel wollte die ganze Zeit nur den Frieden. Und wer es nicht wollte, waren die Palästinenser und waren das arabische Umfeld und so weiter und so fort. No Partner, das ist das Zweite. Und dann kam er eines Tages mit der Villa im Dschungel an. Das heißt also, es ist ein Dschungel. Übrigens, manchmal, wenn man unsere Region betrachtet, kann man wirklich auch sagen, da geht es manchmal recht dschungelhaft zu. Keiner soll mein Sprechen heute in der Israel-Kritik in irgendeiner Weise als eine Befürwortung des islamischen Staates deuten wollen. Public Solidarity, habt ihr das aufgenommen, ja? Damit das jetzt auch klar ist. Aber, und darum geht es hier, wenn... Und übrigens, apropos islamischer Staat, bevor wir über den Islamismus und so weiter reden und die Funktion, die Islamophobie in Deutschland hat und welche Stellenwert es heute erfüllt gegenüber dem Antisemitismus und so weiter, darüber könnten wir noch eine extra Runde machen. Aber eine Sache ist klar, wenn man über den Islamismus insgesamt als ein erschreckendes reden will, wer nicht über den Kolonialismus reden will, möge bitte schön auch nicht über den Islamismus reden. Das heißt, man kann sozusagen... Das ist das Erste, was Ihnen gut gefällt, an dem, was ich heute Abend gesagt habe. man muss den Islamismus verstehen auch als eine längere oder mittelfristige historische Entwicklung, als eine Frage, wie reagiert die islamische Welt auf einen ziemlich brachialen und ziemlich ausbeuterischen und teilweise auch ziemlich mörderischen Kolonialismus, den es gegeben hat. Aber das will ich jetzt auch aussparen, das können wir mal ein andermal mal bereden. Es stimmt, Israel ist ein demokratischer Staat im Hinblick auf seine formalen Institutionen. Es hat eine Gewaltenteilung, was sehr schön ist. Es hat freie Wahlen, ist auch schön. Es hat auch Bürger, ein Bürgerbegriff, ist schon weniger schön. Denn Bürger wird in Israel nur derjenige, der jüdischer Abstammung ist. Und wer jüdischer Abstammung ist, bestimmt sich über den biologischen Affekt, dass er von einer jüdischen Mutter geboren worden ist. Also das ist schon ein Bürgerbegriff, der nicht mit dem Citoyen-Begriff sich kongruent verhält. Zumal ja in Israel es Bürger gibt, die Bürger zweiter Klasse sind seit Entstehung des Staates. Das heißt, die 1,5 Millionen in Israel lebenden Araber sind bis zum heutigen Tag Bürger zweiter Klasse. Aber darüber hinaus, meine Damen und Herren, wie kann ein Staat in Anspruch nehmen, demokratisch zu sein? Politisch-demokratisch, ich rede schon gar nicht von im marxistischen Sinne sozialdemokratisch, also nicht sozialdemokratisch, sondern demokratisch im Sozialen. Nicht sozialdemokratisch, demokratisch im Sozialen. In Anspruch nehmen, wenn er seit über 45 Jahren eine barbarische Unterdrückung eines anderen Volkes betreibt. Wie demokratisch kann man sein im Selbstanspruch, wenn man das hinnimmt und dabei sich auch irgendwie noch großartig irgendwie als große Demokraten vorkommt? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Diejenigen, die ganz puristisch sind, sie sagen dann, wir sind ein jüdisch-demokratischer Staat. Der brillanteste Knesset-Abgeordnete, den wir über Jahre gehabt haben, war nicht der einzige Brillante, es gab einige Brillante, aber einer von ihnen war Azmi Bishara, der heute schon längst im Exil lebt, der seinerzeit gesagt hat, Israel muss der Staat all seiner Bürger werden, um demokratisch zu sein. Aber wenn er der Staat all seiner Bürger sein will, kann er kein jüdischer Staat sein. Will er demokratisch sein, kann er nicht jüdisch sein. Will er jüdisch sein, kann er nicht in Anspruch nehmen, demokratisch sein zu wollen. Eines der Gründe, die darüber hinausgehen, und das ist das, was Sie vielleicht auch wissen sollten, warum auch das Jüdische nicht definiert ist, sondern nur pro forma definiert ist, weil man sich in der Tat fragen kann, was man bis zum heutigen Tag fragt, Miu Yudi, wer ist ein Jude? Und das ist auch der Grund, warum wir bis zum heutigen Tag keine Verfassung haben, weil man sich noch nicht geeinigt hat. Ist Jude nur derjenige, der 613 Gebote befolgt, also der orthodoxe Jude? Ist Jude derjenige, der keine Gebote verfolgt, aber in den hohen Feiertagen wie Gott, wie er ist, in die Synagoge geht, um irgendwie etwas zu perpetuieren? Ist Jude derjenige, der sagt, Hitler, Goebbels und Göring haben beschlossen, dass ich Jude bin, also bin ich Jude, also ex negativo diesmal in dem Sinne, dass man heteronom bestimmt ist durch den Antisemitismus? Oder ist Jude derjenige, der beispielsweise ich meint, ich blicke auf eine Tradition, zugegeben eine westliche Tradition zurück, bin auch gerne bereit, den Maimonides mit reinzunehmen, aber eine Tradition, die bei Moses Mendelssohn und bei Heinrich Heine und Karl Marx und Sigmund Freud und Albert Einstein, Kurt Tucholsky, könnte jetzt stundenlang die aufzählen, die zu meiner jüdischen Tradition gehören, und die könnten sich einfach nicht abfinden mit einem Israel, wie es gewesen ist. Du fragtest eingangs, ob es andere Strömungen gegeben hat. Es hat andere Strömungen gegeben. Es hat beispielsweise Brit Shalom in den 20er Jahren gegeben, wo Gershom Scholem und Martin Buber und Hans Kohn und Magnus damals schon, bevor der Staat gegründet worden, gesagt haben, es muss ein binationaler Staat sein. Die haben damals den binationalen Staat propagiert, weil sie gesagt haben, es stimmt eben nicht, dass ein Volk ohne Land in ein Land ohne Volk gekommen ist. Da ist eine Kollektivität, es ist ja bewohnt. Aber die haben sich eben nicht durchgesetzt. Es gab auch Echad HaAm, der gesagt hat, es muss zu einer Erneuerung des jüdischen Volkes kommen, aber eine kulturelle Erneuerung des jüdischen Volkes. Wir brauchen kein Territorium dafür. Der hat zwar eine Straße in Tel Aviv, aber das, was er vertrat, also eine Straße ist nach ihm benannt, er hat keine Straße, also eine Straße ist nach ihm benannt, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Was sich durchgesetzt hat, war der von Ben-Gurion und Weizmann ausgehende politische, aktionistische, eben landeinnehmende Zionismus, der eben die Gründung eines Staates im Sinne einer territorialen Lösung des jüdischen Problems anvisiert hat. So gesehen, wenn wir das zurückführen nochmal, kann man sagen, ja, Israel ist keine Diktatur, wie sie beispielsweise noch Assad betreibt. Ja, von mir aus auch keine, wie sie andere Staatshäupter im arabischen Umfeld betreiben. Aber darum geht es doch nicht. Es geht um die Frage, dass diejenigen, die sich als die einzige Demokratie ausgeben, was haben sie für ein demokratisches Verständnis? Sie messen daran, dass sie dieses, das in Anspruch nehmen, betreiben sie doch offenbar eine Politik, die erstens schon antidemokratisch ist durch die Besatzung und was hinzukommt, und das müssen Sie wissen. Ich weiß nicht, wie Sie die israelischen Entwicklungen verfolgen. Es gibt jede Menge israelischen Alltagsrassismus. Ich rede jetzt nicht von den großen Rassismen, die irgendwie populär sind, sondern Alltagsrassismus. Aber was darüber hinaus und was das wirklich Bedrohende ist, ist, dass diese Ressentiments und diese Vorurteile und diese Rassismen mittlerweile in die Legislative eingegangen sind und auch in die Exekutive eingegangen sind. Eine ganze Menge Gesetzesvorlagen und teilweise angenommene Gesetze und Proklamationen, und das ist nicht nur vor der UN, sondern auch wie diese Rhetorik im Parlament betrieben wird. Dafür würde jeder in Deutschland sofort irgendwie seinen Aktenkoffer nehmen müssen, wenn er sowas äußern würde, wie das israelische Politiker Tag aus, Tag an betreiben und machen. Das heißt, es ist schon keine Frage des Vox Populi Inhumana, das heißt, des nicht aufgeklärten Stimme des Volkes. Es ist mittlerweile ein strukturelles Problem der Politik, die sich ja demokratisch wähnt und beispielsweise sagt, Judikative, Exekutive und Legislative. Aber in der Exekutive und Legislative spielen sich inzwischen das Horrendeste ab, was Sie sich vorstellen können. Von daher ist dieser Spruch Villa im Dschungel nichts anderes als eine Ideologie. Ideologie jetzt im marxischen Sinne, das heißt, dass ein notwendig falsches Bewusstsein rationalisierend herangeführt wird, um zu legitimieren, was man macht. Wir sind ja die einzigen Demokraten, also dürfen wir auch die einzigen Okkupanten sein. Es gab übrigens auch eine Zeit, wo man die Okkupation eine aufgeklärte Okkupation in Israel nannte. Kibbutz Na'or. Also wenn es jemals ein Oxymoron gegeben hat, also das wäre es. Und ich glaube, das Grundproblem besteht darin, dass die meisten Israelis sich wirklich als großartige Demokraten ansehen, aber wenn man irgendwie ein bisschen versucht, abzukratzen von der Oberfläche, dann merkt man mit einmal, was da für antidemokratischen Ressentiments drinstecken. Es gibt von Adorno einen sehr schönen Aphorismus, wo er sagt, manchmal setzt man sich in einem Zugabteil zu fremden Fahrgästen und es entspannt sich ein Gespräch und innerhalb von 3 Minuten weiß man, es geht auf Auschwitz zu. Also er redet auch noch von der Zeit der 50er Jahre und so weiter und er wusste, was er redet. Das ist nicht dasselbe in Bezug auf Israel, es geht nicht auf Auschwitz zu. Aber es geht durchaus auf die Aufhebung der Demokratie in Israel. Demokratie ist eine formale Formel geworden. Es ist in vielerlei Hinsicht auch noch eine Praxis, freie Wahlen und so weiter und so fort. Aber das ist keine politische Kultur und schon gar nicht eine politische Praxis, von der man als eine demokratische reden darf. Ja, ein Land, das sich sozusagen auch in einem permanenten Kriegszustand befindet, hat naturgemäß wahrscheinlich auch Probleme mit demokratischer Verfasstheit. Wir wollten noch auf den jüngsten Gaza-Krieg zu sprechen kommen. 2009, also unter dem Euphemismus gegossenes Blei, gab es also schwere Angriffe der israelischen Armee auf zivile Einrichtungen. Das wiederholte sich jetzt Anfang Juli gegen viele Wochen mit dem Resultat von über 2000 Toten, mehrheitlich Zivilisten, 18.000 zerstörten und oder schwer beschädigten Häuser im Gazastreifen und als Resultat des ganzen Waffengangs mehr als 100.000 Obdachlose, von denen etwa 65.000 bis heute in total überfüllten Einrichtungen der UN leben. Naja, da gab es natürlich eine Welle der Empörung international. Im Land selber war es vergleichsweise still. Wir hatten zu der Zeit auch ein Interview mit dir im Blatt, wo du sagtest, fast wörtlich, die Friedensbewegung ist bedeutungslos. Und nun geht es also an den Wiederaufbau. Die Toten sind gezählt oder auch nicht. Business as usual. Die Frage ist, betreibt der Zionismus tatsächlich seinen Untergang? Also wenn das so geht, wie das geht, die sogenannte Weltgemeinschaft guckt weg und in 5 Jahren geht es wieder los? Ja, was im Gazakrieg jetzt so, und ich rede jetzt nicht wissen, es gibt ja immer bei den Kriegen, wenn es kindisch wird, also wie im Kindergarten, wer hat angefangen? Und dann hat er, der hat angefangen und so weiter und so fort. Das ist nicht die richtige Sehensweise, denn man kann natürlich damit beginnen, dass die drei jüdischen Tora-Schüler, Talmud-Schüler ermordet worden sind und dass darauf es eine Reaktion gegeben hat. Jetzt, welche Reaktion hat es dann gegeben? Ich gehe das mal ein bisschen mal durch. Die Reaktion hat es gegeben, dass drei Wochen lang, während man diese Leute suchte, vier Wochen lang, die gesamte Hamas-Anteile in dem Westjordanland sozusagen aushob. Man hat sie sozusagen fertig gemacht. Im Nachhinein wissen wir übrigens, dass man wenige Stunden nach dem Anschlag gegen die drei Talmud-Schüler schon wusste, wer es begangen hatte. Man verriet es aber der Bevölkerung nicht, um eben diesen Waffengang sozusagen vorzubereiten. Das heißt, die Hamas so sehr in Zugzwang zu bringen, bis dann Hamas anfing zu schießen und da konnte Israel wieder mal beweisen, was es alles auf Lager hat. Übrigens in einer Art und Weise, die sich auch in den letzten Jahren wiederholt, ohne eine Entscheidung herbeizuführen, also ohne sozusagen die Hamas auf die Knie zu zwingen. Warum? Weil man genau das will. Den Waffengang, der zu nichts geführt hat, außer zu einer Barbarei auf der palästinensischen Seite, auch übrigens auf israelischer Seite 70 tote Soldaten. Man muss auch sagen, übrigens, es gibt auch andere Vergnügungen als das, was ich in Tel Aviv erlebt habe, irgendwie 30, 40 Mal Luftsirenen und irgendwie, und es ist nicht lustig. Aber, und das ist das große Aber, wenn man von Kriegen, schon seit Hegel, von Kriegen als eine Funktion für größere Makrostrukturen oder Entwicklungen in Makro redet, also wenn man von den Funktionen von Kriegen redet, kann man davon reden, dass die Kriege gegen die Palästinenser immer schon funktionlos gewesen sind im Sinne einer emanzipativen Ausrichtung auf dann einen politischen Gang, der dann irgendwie zur Lösung des Konflikts bringen würde. Wenn es irgendwie einen letzten großen Krieg geben würde und dann würde man sich sozusagen einen Verhandlungstisch setzen, würde ich mal sagen, das hätte man schon früher haben können, aber immerhin. Nein, das will man nicht. Das war auch der Grund, warum man auf der einen Seite die Hamas ziemlich schlagen wollte, aber nicht zerschlagen wollte. Denn man brauchte die Hamas gegen die PLO. Die PLO in den letzten Jahren erweist sich als jemand, der eigentlich ziemlich verhandlungswillig ist. Damit es ja nicht irgendwie zu einer Konsolidierung von PLO und Hamas kommt, wollte man die Hamas schlagen, aber nicht zerschlagen. Und noch einen anderen Grund. Denn man weiß ja, was man angetan hat, wenn man die Hamas zerschlagen hat. Wer dann an die Stelle von Hamas kommt, weiß man nicht. Und die Optionen, die sich heute irgendwie im Nahen Osten abzeichnen, von Al-Qaida, Taliban bis hin zu IS und so weiter und so fort, da ist Hamas sozusagen ein Waisenkind gegen die. Da mag der Netanyahu noch so oft sagen, dass Hezbollah und Hamas und ISIS das Gleiche sind. Er weiß sehr wohl, dass es nicht das Gleiche ist. Und er weiß vor allem eine Sache ist, dass er auch sozusagen die Anweisung gegeben hat, dass man die Hamas ja nicht vernichtet. Man braucht Hamas weiterhin. Warum? Weil es im Grunde genommen eine Ideologie der Stagnation ist. Es geht sozusagen um die Perpetuierung, die Verwaltung eines Konflikts, das man nicht gelöst wissen will. Warum will man es nicht lösen? Das sagte ich ja anfangs. Denn die Lösung des Konflikts würde ja sozusagen unweigerlich für jeden israelischen Politiker heute bedeuten, dass er seine Macht verliert, seine Partei die Macht verliert oder vor allem, dass es nicht absehbar ist, wie in der Bevölkerung damit umgegangen wird. So gesehen war der Gazakrieg mit seiner Spezifität und dieser disproportionalen Reaktion der Militär, und das ist auch dieses Militärische, das immer wieder irgendwie die Selbstvergewisserung ist. Wir sind stark. Man hat natürlich ein bestimmtes Problem, denn das Modell ist noch immer das Modell von 1967, wo man sozusagen dann in 6 Tagen elegant und leicht irgendwie 3 arabischen Armeen besiegt. Aber man hat mittlerweile vergessen, das Tempora mutanto et nos mutamus in illis, das heißt, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Was heißt das? Es geht nicht mehr um stehenden Armeen von arabischen Staaten, es geht um Guerilla-Armeen. Und dafür ist die israelische Armee nicht ausgerüstet. Sie kann ganze Wohnviertel vernichten, aber sie kann nicht umgehen mit der Tatsache, das ist im Grunde genommen eine Guerilla. Man nennt das Terror, okay, von mir aus Terror. Es ist jedenfalls nicht eine Armee gegen eine Armee. Das heißt, das Modell von 67 zieht nicht mehr objektiv. Kein Staat in der Region heute, weder Ägypten noch Jordanien, mit dem wir auch einen Friedensabschluss haben, noch Syrien, noch Libanon, würde sich einfallen lassen, gegen Israel einen Krieg zu betreiben. Wer den Krieg betreibt, speist sich aus der Logik des Nahostkonflikts, Israel-Palästina. Aber Palästina ist ja kein stehendes Heer, das ist ja kein, das ist keine Armee in dem Sinn. Das ist im Grunde genommen eine Guerilla-Armee, für die die israelische Armee keinerlei Lösungen gefunden hat. Man war ja vollkommen überrascht, dass mit einmal dieses Tunnelsystem, ich meine, wer baut Tunnel? Ursprüngliche Armeen bauen doch keine Tunnel. Oder wenn sie die bauen, dann für bestimmte Zwecke. Mit einmal stellt sich raus, die haben Tunnel bis nach Israel rein. Dann hat man jetzt die 32 Tunnels zerstört, aber man weiß genau, dass da was ganz anderes sich abspielt in diesem Gazastreifen unter der Erde. Und dafür hat man keine Lösungen. Da kann man noch so viele Flugzeuge einsetzen. Und das große Problem ist, man kann natürlich den Gazastreifen erobern. Aber das erfordert ja den Bodeneinsatz. Und da überlegt sich jeder israelische Generalstabschef und jedes israelisches Oberhaupt. Denn das sind Tote. Bodeneinsatz sind Tote. Piloten gibt es nie Tote. Bodeneinsatztruppen sind Tote. Das will man nicht. Man will den starken Mann spielen, man will natürlich nicht die Opfer dafür haben. Und noch eine Sache hat sich herausgestellt. Die Zivilbevölkerung ist nicht sonderlich standfest. Was mit einmal sich herausstellt, und das hat ja mittlerweile sowohl Hezbollah als auch Hamas bewirkt, das Land ist heute anders verunsichert als vor dem Gazakrieg. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass der Krieg hätte stattfinden sollen, und schon gar nicht will ich sagen, dass die Hamas in irgendeiner Weise sich großartig was zugute halten so hat bei diesem Krieg. Aber was sie erreicht haben, ist, dass das Land heute anders verunsichert ist als vor dem Gazakrieg. Es gibt mittlerweile Mittelstreckenraketen und Langstreckenraketen, die sogar von einem Guerilla-Schar gefeuert werden können. Halb Tel Aviv war wie abgestorben. Normalerweise war doch das Standardbild, dass wenn an der Front gekämpft wird, geht das Kaffeehausleben in Tel Aviv weiter. Das war fast abgestorben. 50% des Handels war runtergegangen in diesen 6 Wochen. Und da kommen wir jetzt also nochmal auf die Kernfrage zurück. Warum machen das die Israelis? Warum machen die Israelis immer wieder das eine, dass sie nämlich jede Vorstellung von einem Frieden oder jede Option eines Friedensweges abwürgen? Und das eine Mal, das will ich noch im Nachhinein sagen, wo es scheinen mochte, dass jemand es dennoch mal durchziehen will. Das war im Fall von Yitzhak Rabin im Jahre 1992 bis 1995, ist er nicht von ungefähr umgebracht worden. Also der eine, von dem ich meine, dass der vielleicht auch mit Arafat hätte wirklich Frieden machen wollen und eine Teilung des Landes. Ich will mir das jedenfalls als eine Utopie im Nachhinein noch irgendwie aufrechterhalten, diese Vorstellung. Aber das eine Mal, wo es zumindest so aussah, als würde der israelische Premierminister jetzt diesen Schritt begehen wollen, unter Bedingungen, die keine leichten Bedingungen waren, auch nicht für ihn, ist er umgebracht worden. Übrigens ein Element, von dem es gibt Freunde von mir, die sagen, der eine der Grund, warum Netanyahu und auch Peres nie sich einfallen ließen, wirklich auch den Frieden durchzuziehen, weil sie auch unter anderem auch vielleicht persönlich Angst hatten, dass sie umgebracht werden. Ich weiß nicht, ob diese These stimmt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, seit Jahrzehnten macht man alles, um den Frieden nicht herbeizuführen. Jetzt kann man natürlich sagen, weil außerstehende Faktoren, äußere Faktoren das durchführen. Die Palästinenser wollten es nicht. die haben den Staat Israel nicht anerkannt. Stimmt nicht, die haben den Staat Israel schon im Jahre 88 anerkannt. Arafat wollte schon, und wenn er nicht, dann Abbas wollte ganz bestimmt. Die arabische Welt wollte nicht. Die arabische Welt wollte nicht, wie sie eines Tages wollte. Es ist Tatsache, dass in dem Moment, wo Sadat seinen Sinai-Halbinsel zurückgekriegt hat, er Frieden mit Israel gemacht. Jordanien hat Frieden mit Israel gemacht. Mit Syrien wäre es beinahe bei Rückgabe des Golans zu einem Friedensabkommen gekommen. Und wenn es mit Syrien gegangen wäre, auch Libanon dran gewesen. Man kann auch sagen, dass die Geopolitik es nie zugelassen hat. Dass es ein Interesse gab, dass es keinen Frieden im Nahen Osten gibt. Das heißt, dass die Sowjets es nicht wollten und dass die Amerikaner es nicht wollten, weil der Nahe Osten ein geopolitisches Interessensphäre gewesen ist, wo man seinen Einfluss nehmen wollte, und dafür musste man den Konflikt immer auf Sparflamme halten, aber ihn nie lösen. Das ist alles schön und gut. Die eine Frage, die aber zur Debatte steht, ist die: Die beiden Protagonisten, die zu einem Frieden hätten kommen müssen, sind nun mal die Israelis und die Palästinenser. Und das Verhältnis zwischen ihnen ist das Verhältnis von Herr und Knecht, von Reiter und Ross. Denn diejenigen, jetzt gut marxistisch gesprochen, die es materiell in der Hand gehabt hätten, den Frieden anzubieten, das heißt Rückgabe der Gebiete, Abbau der Siedlungen und so weiter und so fort, waren die Israelis. Die Palästinenser haben nichts anzubieten, als diesen Frieden anzunehmen. Das haben sie schon längst getan. Aus palästinensischer Seite ist das Einverständnis, sich auf 1967 Grenzen zu einigen, im Grunde genommen Aufgabe ihrer großen Vorstellung von ganz Israel. So wie die Israelis mal das Groß-Israel-Projekt vor Augen hatten, auch die Palästinenser gesagt, ganz Palästina, davon haben sie sich verabschiedet. Es ist in israelischer Hand, den Frieden anzubieten und voranzutreiben. Und man tut es nicht. Es gab schon in den 60er Jahren ein wunderbares Buch von einem Kommunisten geschrieben, das hieß Shalom, Shalom, Ve'en Shalom. Frieden, Frieden, das heißt, man redet viel von Frieden, aber es gibt keinen Frieden. Schon in den 60er Jahren wurde davon geredet. Das könnte ich im Grunde als Motto meines ersten Kapitels nehmen. Warum? Man wollte es nicht. Man wollte es nicht, weil man es nicht leisten konnte zu wollen. Und jetzt kommt die Erklärung der Erklärung, die ich Ihnen versprochen habe vorhin. Das ist eine Sache, die man jetzt nur, Sie müssen das Buch lesen, um zu sehen, wie ich das entwickle, aber... Und kaufen. Immer in den kommunistischen Läden kommt es sehr schnell zum Tauschwert. Ich mache noch schön bürgerlich irgendwie, Sie müssen es lesen, und er sagt, kaufen. Worum es mir geht, ist, dass ich meine, dass der Zionismus den Frieden nie haben wollte, unter dem Gesichtspunkt, dass er sich auch immer ex negativo definiert hat, unter dem Gesichtspunkt, dass er sich auch immer selbst anmauern musste, unter dem Gesichtspunkt, dass es auch immer expansiv sein musste und so weiter und so fort. Weil ich meine, dass der Zionismus, wenn ich das mal vorsichtig formulieren möchte, seine eigenen Postulate nie ernst genommen hat. Er war sich selbst nie sicher, dass das, was er in die Welt gesetzt hat, eventuell nichts anderes sein wird als ein historisches Experiment. Jetzt missverstehen Sie mich nicht. Wenn der zionistische Staat, so wie der Zionismus sich anvisiert hat, nicht zustande oder eines Tages untergehen wird, bedeutet das nicht, dass es alles, was infrastrukturell gebaut wurde, nicht mehr existieren wird. Meine Frage geht nicht darum, ob materiell das Land untergehen wird. Ich glaube nicht. Sondern die Frage, warum der Zionismus letztendlich eine Politik betreibt, die unweigerlich zu dem, was der Zionismus ursprünglich wollte, zu dessen Untergang führt. Also Untergang der Vorstellung dessen, was Zionismus hätte sein sollen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, gerade aus dem Negativen heraus, gerade aus dem Reaktiven hinaus, gerade auch, weil man genau weiß, dass man 50% des jüdischen Volkes es nicht geschafft hat, nach Israel zu bringen. Also 50% des jüdischen Volkes, für das der Staat Israel entstanden war, leben ja nicht in Israel. Da hat schon jemand mal gesagt, auch das wird hier zitiert, man kann die Juden aus der Diaspora herausführen und man kann die Diaspora nicht sehr gut aus den Juden herausführen. Ich glaube, dass irgendwo ein Grundzug des Zionismus war, bei aller Brachialgewalt, bei aller Portigkeit, bei allen objektiven Erfolgen. Ich meine, kommen Sie mal nach Israel, da können Sie mal sehen, wie man aus dem Nichts ein Land hergestellt hat, das eine ganze Menge vorzuweisen hat. Sowohl was Urbanität anbelangt, als auch Hochschulen, Schulen, als auch Wissenschaft, Schrifttum und so weiter und so fort. Ich bin der Letzte, der das in Abrede stellt. Wie soll ich auch? Ich meine, ich ernähre mich doch davon. Aber, und das ist der große Aber, bei alledem gab es immer einen Grundzug von der Frage, hat das Bestand? Hat es Nachhaltigkeit? Wird es existieren? Wenn man ewig davon redet, dass man in Europa das Existenzrecht Israels in Frage stellt, dann ist es nicht nur die Frage, dass man den sogenannten Antisemitismus instrumentalisieren will, sondern dass im Grunde genommen auch sozusagen aus dem eigenen Vorbewussten geredet wird. Wir wissen ja selber nicht, ob Israel existieren wird. Und ich würde Ihnen was sagen, wenn es so weitermacht, wie es bis jetzt gemacht hat, kann es gar nicht weiter existieren. Israel wird ohne Frieden längerfristig nicht existieren können. Entweder wird es dann strukturell in das übergehen, was ich vorhin gesagt habe, entweder eine Apartheidstaat oder eine binationale Struktur, ein binationales Land. Oder es wird dann zum größten Krieg aller Kriege kommen, wenn Israel dann in seiner Existenz kriegsmäßig bedroht ist. Und Sie wissen ja, dass die Antwort von Israel dann bedeuten würde, den Niedergang des halben Nahen Ostens. Sie verstehen, wovon ich rede. Das haben Sie gesagt. Bitte aufzeichnen, das haben die Leute gesagt. Ich habe nichts von der Atomwaffen gesagt. Das heißt also, ist der Frieden ist für Israel lebensexistenznotwendig. Die Tatsache, dass Israel diesen Frieden aber nicht vorantreiben will und im Grunde genommen alles tut, um es nicht voranzutreiben, von mir aus auch sagt, die Konstellation ist so, dass wir es gar nicht vorantreiben wollen, hat für meine Begriffe nicht nur damit zu tun, dass man es nie gewollt hat, sondern dass man es nie gewollt hat, weil man sich nie sicher war, ob das letztendlich überhaupt auch Bestand haben wird. Das ist jetzt keine frohe Botschaft für Sie. Also für diejenigen unter Ihnen, die meinen, Israel soll untergehen, das ist keine frohe Botschaft, die ich jetzt gesagt habe. Das Land wird weiter existieren und so weiter und hier und so weiter und so fort. Ich versuche nur jetzt gerade aus der Logik des Zionismus, das war alles, was wir hier besprochen haben, war aus der inneren Logik des Zionismus zu verstehen, warum Israel das Einzige, was es tun kann, um als zionistischer Staat weiter zu bestehen, nicht tut. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Ihr wollt nicht, dann eben nicht. Und ich bin immer der Meinung, dass alles, was historisch entstanden ist, auch historisch auch veränderbar ist. Aber, gut marxistisch gesprochen, man muss es auch wollen. Man muss zum historischen Subjekt werden. Und Israel ist nie zum historischen Subjekt seiner eigenen Emanzipation geworden. Vielen Dank.